بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister, heute beginnen wir mit einem neuen Kapitel. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. Es geht um die Ayah in Surah Al-A'raf, Surah Nummer 7, Vers 190, in dem Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes sagt. Aber bevor wir den Vers also lesen, müssen wir den Vers vorher auch noch lesen, weil wir sowieso beide uns anschauen möchten. Und beide brauchen wir, um diesen Vers zu verstehen. Also im 189. Vers, aber der Titel ist einfach nur der 190. Vers, sogar nur ein Teil davon. Allah sagte im 189. Vers, er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und er hat aus ihm seine Gattin gemacht, damit er, der Mann, bei ihr Ruhe finde. Und als er über sie kam, trug sie an einer leichten Schwangerschaft und verbrachte damit eine Zeit. Als sie dann schwer zu tragen hatte, riefen die beiden Allah ihren Herrn an, wenn du uns einen Rechtschaffenen gibst, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören. Als er ihnen dann ein Rechtschaffen gegeben hatte, gaben sie ihm Teilhaber an dem, was er ihnen gegeben hatte. Aber Allah ist erhaben über das, was sie ihm beigesellen. Wollen sie ihm etwas beigesellen, was nichts erschafft, während sie selbst erschaffen wurden, und die ihnen keine Hilfe leisten, noch sich selbst helfen können? Das sind die Verse, die wir uns anschauen möchten. Zunächst einmal, der eigentliche Vers lautet, als er ihnen, als Allah, also diesen beiden, den Mann und dieser Frau, einen Rechtschaffenen gegeben hatte, gaben sie ihm Teilhabe an dem, was er ihnen gegeben hatte. Die Frage, die sich stellt, ist erstmal, wer ist mit diesen Personen gemeint? Allah sagte im Vers vorher, den wir gelesen haben, er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen schuf und aus ihm seine Gattin. Die erste Ansicht unter den Gelehrten ist diejenige, dass es hier um eine Person geht. Und zwar konkret um Adam a.s., der erste Prophet, der erste Nabi. Und dass hier, also Allah hat uns aus Adam erschaffen und aus Adam hat er Hawa erschaffen, seine Gattin, und aus ihr dann und aus Adam und ihr zusammen dann die gesamte Menschheit. Das ist die erste Ansicht in diesem Vers. Und die zweite Ansicht ist, dass hier gemeint ist, dass Allah uns aus einem einzigen Menschen erschaffen hat. Jeden von uns hat er aus einem Menschen, als einem Menschen erschaffen. Darum geht es. Und aus einem Menschen hat er eine Gattin gemacht. Und aus den beiden zusammen entstehen dann die Kinder. Also geht es bei der zweiten Ansicht nicht konkret um Adam und Hawa, sondern allgemein darum, dass jeder Mensch eben einen Vater und eine Mutter hat. Wallahu ta'ala a'lam. Also das heißt nicht, dass das, was man jetzt falsch denken könnte, das heißt nicht irgendwie, dass der Vater, dass man einen Vater hat und die eigene Mutter entsteht aus dem Vater. Nein, das ist nicht damit gemeint, sondern dass eben man hat einen Vater, er ist ein Mensch, und man hat eine Mutter, die ist vom gleichen Typ wie der Vater, von der gleichen Art, ein Mensch, ein Homo sapiens sapiens. Und aus diesen beiden entsteht dann ein weiteres Kind. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, liyaskuna ilayha. Allah hat eben diese Gattin von der gleichen Art erschaffen wie den Mann, oder eben er hat Hawa aus Adam erschaffen, tatsächlich, damit er, der Mann, bei ihr Ruhe finde. Wie äußert sich die Ruhe? Die Ruhe äußert sich, liebe Geschwister, in mindestens zwei Perspektiven. Erstens einmal die Liebe und Barmherzigkeit, die dazu führt, dass man beruhigt ist. und sich wohlfühlt bei dem Ehepartner. Und zweitens die Ruhe, die man findet, da der eigene Geschlechtsdrang gestillt wird. Und diese Art natürlich der Beruhigung befindet sich nirgendswo wieder, außer eben zwischen dem Mann und seiner Ehefrau. Weil der erste Aspekt, den wir erwähnt haben, die Liebe und Barmherzigkeit, die kann es ja auch geben zwischen Mutter und Sohn und so weiter und so fort. Aber den zweiten Aspekt gibt es nur zwischen einem Mann und seiner Ehefrau. Dann heißt es weiter, als er über sie kam, trug sie an einer leichten Schwangerschaft und verbrachte damit eine Zeit. Als er über sie kam, mit über sie kam ist gemeint, als er mit ihr geschlechtlich verkehrte. Aber Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie verwenden statt dem eigentlichen Begriff einen anderen, der auf diese Sache hinweist und deutet. Und dies macht man, weil ein gläubiger Mensch sich im Normalfall schämt, solche Ausdrücke zu verwenden. Und dieser Koran ist ein edles Buch und ist ein Vorbild für uns und bringt uns bei, wie wir miteinander reden. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein schamhafter Mensch und hat uns den besten Anstand beigebracht. Und der Koran wird von einer Tochter ihrem Vater vorgelesen und so weiter und so fort. Und deswegen verwendet hier Allah subhanahu wa ta'ala andere Begriffe, die auf den eigentlichen Geschlechtsverkehr deutlich hinweisen und den jeder so versteht. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Nisa im Vers 43, أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء, oder wenn ihr Frauen berührt habt, und der Berühren ist auch der Geschlechtsverkehr gemeint, oder wenn ihr zu ihnen eingegangen seid, in Surat al-Nisa Vers 23, und so weiter und so fort. Und ebenso hat dies der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht. Allerdings, wenn es darauf ankommt und wenn es sehr wichtig ist, dass jetzt wirklich der Geschlechtsverkehr gemeint ist und nichts anderes, wie zum Beispiel, wenn es einmal vor Gericht käme, dann müssen die klaren Begriffe verwendet werden, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gemacht hat in Sahih al-Bukhari. So, dann heißt es, dann trug sie an einer leichten Schwangerschaft. Warum leicht? Weil am Anfang ist es ein Nutfer, also nichts anderes als ein Gemisch aus dem Wasser des Mannes, mit dem Wasser der Frau, ثم علقة, dann ein Anhängsel, was sich in der Gebärmutter irgendwo anhängt, und dann ein Mudra, was ein bisschen größer wird, und ihr wisst, der Mudra bedeutet etwas, was so groß ist, wie dass man es kauen könnte. Als dieses Kind in diesem Alter war, dann heißt es auf Arabisch فمرت به, das heißt also, sie hat keine Erschwernis irgendwie ertragen müssen bei dieser Schwangerschaft, weil sie spürt, sie ist zwar schwanger, aber sie spürt noch nicht die Schwere dieses Kindes, die Frau in sich trägt, und die ganzen also schweren Phasen der Schwangerschaft, die stehen ihr noch bevor, und diese Anfangsphase ist eine leichte Phase. Dann heißt es aber weiter, als sie dann schwer zu tragen hatte, riefen die, natürlich, was ich gerade gesagt habe, widerspricht ein bisschen dem, was hier in der Übersetzung steht. Hier steht in der Übersetzung, verbrachte damit eine Zeit. Ja, in dem Tafsir von dem Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, hat er das gesagt, was ich eben gerade eben gesagt habe. Als sie dann schwer zu tragen hatte, riefen die beiden Allah ihren Herrn an. Das heißt, nachdem eben die Schwangerschaft dem Ende zuging, dann fangen sie an, Dua zu machen und bitten Allah ihren Herrn. Sie bitten Allah ihren Herrn, und somit haben sie sowohl Tawhid al-Uluhiyya als auch Tawhid al-Rububiyya hier umgesetzt. Tawhid al-Uluhiyya deshalb, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist ja derjenige, der der Anbetung würdig ist. Und manche Gelehrte sagen ja, Allah kommt vom Namen Al-Ilah, der Gott oder derjenige, der angebetet wird. Und Rabbahuma, ihren Herrn, das ist Tawhid al-Rububiyya, wie das Wort Rabb schon hergibt. Und wenn wir sehen, dass Allah ein Name der Namen Allahs ist, könnten wir auch sagen, dass hier Tawhid al-Asma umgesetzt worden ist. Wallahu ta'ala a'lam. So, sie sagen dann, wenn du uns einen Rechtschaffenen gibst, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören. Was ist mit einem Rechtschaffenen gemeint? Ist hier gemeint die Rechtschaffenheit im Sinne von einem gesunden Körper, weil dies also ist eine Art, wie man das verstehen könnte. Und die zweite Art ist gemeint mit Rechtschaffenheit, das heißt Vollkommenheit, religiös betrachtet. Einmal körperlich, einmal religiös. Und die meisten Tafsir-Gelehrten sagen, hier ist gemeint die körperliche Vollkommenheit. Ganz einfach deswegen, weil im darauffolgenden Vers wir lesen, als er ihnen dann einen Rechtschaffenen gegeben hatte, das heißt nach der Geburt haben sie gesehen, das Kind ist ganz gesund, dann haben sie plötzlich Schirk gemacht. Und die Rechtschaffenheit oder die Vollkommenheit der Religion, die war ja da noch gar nicht ersichtlich. Deswegen sagen die meisten Tafsir-Gelehrten, gemeint ist hier die Vollkommenheit in der Schöpfung des Menschen, das heißt bezüglich seines Körpers. Und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala versprochen, dass sie dann dankbar sein werden. Aber als Allah subhanahu wa ta'ala dann seinen Teil erledigt hatte und ihnen ein rechtschaffenes Kind oder besser gesagt ein gesundes Kind gegeben hatte, dann haben sie nicht ihr Versprechen eingelöst. Sondern sie haben, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, als er ihnen dann einen Rechtschaffenen gegeben hatte, oder ein gesundes Kind, wie es auch in der Anmerkung heißt, gaben sie ihm Teilhaber an dem, was er ihnen gegeben hatte. Teilhaber steht hier im Plural. Dies ist die eine Lesart in diesem Vers. Die zweite Lesart ist Shirkan. Ja'ala lahu shirkan fima atahuma. Das ist die Lesart von Nafi', Shu'bah und Abu Ja'far. Und das ist der Singular von Teilhaber. Das heißt einen Teilhaber und nicht mehrere Teilhaber. Und wie man weiß, es ist eine beinhaltet das andere. Denn die koranischen Lesarten, alhamdulillah, widersprechen sich nicht, sondern sie haben ihm sowohl einen Teilhaber gemacht oder insgesamt überhaupt Teilhaberei betrieben. Und wie hat sich das im Detail geäußert? Naja, dadurch, dass sie sogar nicht nur einen Teilhaber hatten, sondern mehrere Teilhaber Allah subhanahu wa ta'ala zur Seite gestellt haben bezüglich dieses gesunden Kindes, was sie bekommen haben. Wie könnte sich dies geäußert haben? Wie könnte sich dieser Schirk geäußert haben? Eine Möglichkeit wäre, dass sie zum Beispiel gedacht haben, dies alles natürlich, liebe Geschwister, wenn wir davon ausgehen, dass mit dem Wesen, was Allah hier erwähnt hat, und die Gattin, gemeint ist der Mensch und seine Gattin. Allgemein. Ein Mensch und seine Gattin, wenn sie eigentlich Muslime sind oder den Tauhid umsetzen, aber dann plötzlich, oder besser gesagt, sie benutzen den Tauhid, wenn sie ihn brauchen, und nachher, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen was gegeben hat, was sie, um was sie ihn gebeten haben, dann kehren sie wieder zum Schirk zurück. Unter dieser Ansicht sagen wir, weil wenn es um Adam und Hawa geht, das ist eine zweite Sache. Da müssen wir extra drüber sprechen. Aber jetzt die erste Auslegung wäre ja, dass es hier allgemein um den Menschen geht. Wie haben sie den Schirk dann? Wie haben sie dann Schirk betrieben? Indem sie zum Beispiel sie geglaubt haben, dass irgendein rechtschaffener, nahestehender Allahs, ein Wali, ihnen vielleicht dieses Kind gegeben hatte. Denn es gibt bis an den heutigen Tag Muslime, die zu verstorbenen Menschen gehen, von denen man sagt, dass sie rechtschaffen sind, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, ob sie wirklich rechtschaffen waren oder nicht. Und wenn sie es waren, ist gut für sie, und wenn nicht, dann ist es schlecht für sie. Wie dem auch sei, die Person, die dann zu diesem toten Menschen hingeht und dann von diesem toten Menschen etwas erbittet, begeht großen Schirk. Manche Leute machen dies und sagen, oh, Person so und so, ich bitte dich darum, sorge dafür, dass ich ein Kind bekomme, oder gib mir ein Kind, oder bitte Allah darum, dass er mir ein Kind gibt. Und all dies sind alles Formen von dem großen Schirk. Auch wenn er sagt, bitte Allah darum, dass er mir das gibt. Denn das ist ja genau der gleiche Schirk, den die Kuffar gemacht haben, den Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Zumar am Anfang erwähnt hat. Die zweite Form des Schirk, wie sich sowas äußern kann, ist, dass sie diese Gunsterweisung Allahs den Ärzten zuschreiben und den Leuten, die ihnen gesagt haben, wie sie sich zu verhalten haben während der Schwangerschaft und wie sie bei der Geburt sich zu verhalten haben. Und gesagt haben dann irgendwie, dass also sie erkennen die Gunsterweisung Allahs nicht an, dass das alles von ihm kommt, sondern sie sagen, wir haben ein gesundes Kind bekommen, weil der Arzt so und so uns da richtige Anweisungen gegeben hat und so weiter und so fort. Und sie vergessen Allah subhanahu wa ta'ala, sie vergessen den Ursacher, Azza wa Jal, und das ist eine Form von Ash-Shirk. Und die dritte Form ist, dass sie nicht in Ar-Rububiyya Shirk betreiben, sondern sie glauben sehr wohl, dass Allah subhanahu wa ta'ala er derjenige ist, der ihnen dieses Kind aus seiner Barmherzigkeit und aus seiner Fülle heraus geschenkt hat, aber in Bezug auf Al-Ubudiyya oder Al-Uluhiyya, weil es das gleiche, begehen sie Schirk. Also sie betreiben Schirk Al-Uluhiyya, indem sie die Liebe zu diesem Kind, indem sie die Liebe zu diesem Kind der Liebe Allahs und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam vorziehen. Und das ist ebenfalls eine Form von Ash-Shirk, vor der uns Allah subhanahu wa ta'ala gewarnt hat. Er sagte, innama amwalukum wa awladukum fitna. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in diesem Vers in Surah At-Taghabun, Vers 15 mitgeteilt, dass unser Vermögen und unsere Kinder eine Versuchung sind, eine Fitna sind. So, jetzt gibt es aber noch die zweite Ansicht. Die zweite Ansicht war, dass hier Adam gemeint ist und Hawa gemeint sind. Hier gibt es, wer das sagt, oder diejenigen Gelehrten, die das sagen, haben zwei verschiedene Ansichten. Die erste Ansicht sagt, es ist Adam hiermit gemeint und Hawa damit gemeint und sie haben danach Schirk begangen in Bezug auf die Gehorsamkeit und nicht in Bezug auf die Ibadah. Und dieser Tafsir entspricht dem, was über Abdullah ibn Abbas und einige seiner Schüler überliefert worden ist, wie zum Beispiel Mujahid. Und aber wir werden gleich zeigen, inshallah, dass dieser Tafsir also nicht in Ordnung ist. Und die dritte Ansicht ist, dass es auch um Adam Hawa geht. Allerdings gibt es hier einen Sprung. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat. Aus Adam. Danach hat er aus ihm seine Gattin erschaffen. Hawa. Und jetzt erzählt er uns, dass von dieser Nachkommenschaft gibt es Menschen, die, wenn dann die Frau schwanger wird und das Kind dann kurz vor der Geburt ist, dann bitten sie Allah subhanahu wa ta'ala um einen rechtschaffenen Sohn und ein gesundes Kind und dann gibt Allah es ihnen und dann beginnen sie trotzdem Schirk. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam hier und Hawa nicht erwähnt, aus dem ganz einfachen Grund, weil es nicht um sie geht, sondern es geht um ihre Nachkommenschaft. Die meisten von ihnen begehen Schirk. Und was auf diese Erläuterung hinweist, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, am Ende des 190. Verses, aber Allah ist überhaben über das, was sie ihm beigesellen. Und im Arabischen gibt es nicht nur einen Plural. Es gibt den dualen Plural und dann gibt es noch einmal den Plural für mehr als zwei Personen. Wobei man auch noch unterscheidet, ob es nur Frauen sind oder Frauen und Männer gemischt sind. Wie dem auch sei, hier ist der Plural verwendet, der normalerweise nicht für zwei Personen verwendet wird. Und deswegen sagen diejenigen Gelehrten, die den Vers ausgelegt haben, dass es zwar um Adam und Hawa geht, allerdings hiernach nicht um sie, sondern um ihre Nachkommenschaft. Sie belegen es damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, aber Allah ist erhaben über das, was sie ihm beigesellen. Sie und nicht sie beide. Weil im Arabischen würde man sagen, sie beide ihm beigesellen. Steht aber nicht da, sondern was sie ihm beigesellen. Das heißt, der Plural ist verwendet, die Mehrzahl ist verwendet, die man verwendet für mehr als zwei Personen. Und Adam und Hawa sind nur zwei Personen, also sind sie damit hier nicht gemeint. Wallahu ta'ala alam. Und diese Art von Sprung gibt es im Koran an mehr als einer Stelle und ist eine, wie gesagt, eine durchaus akzeptable Auslegung. Okay, wenn man aber jetzt sagt, es geht sehr wohl um Adam und Hawa, wie will man dann diese Grammatik erklären? Ganz einfach, es geht, als Allah subhanahu wa ta'ala spricht zwar von Adam und Hawa und will zwar sagen, dass sie diesen Schirk in Bezug auf die Gehorsamkeit begangen haben, allerdings sagt er dann am Ende, فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ, das heißt, dass, Allah ist erhaben über das, was sie ihm beigesellen, und hier ist zwar der Plural verwendet und bezieht sich eben auf ihr Wesen, und zwar, dass sie eben Menschen sind. Insofern hat er dann nicht gesagt, erhaben ist er über das, was sie beide ihm beigesellen, sondern erhaben ist er über das, was sie, diese Menschen, Adam und Hawa und wer zu ihnen gehört, beigesellen. Wallahu ta'ala a'lam. Was es gibt einen Vers im Koran, durch den man beweisen kann, dass dies eben sprachlich durchaus möglich ist, und deswegen darf man nicht voreilig sein, auch wenn es einem vielleicht ungewohnt erscheint, aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Hujurat, Vers 9, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَقْتَتَلُوا, und zwar heißt es, und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen miteinander kämpfen oder einander bekämpfen. Und hier iqtatalu ist wieder ein Plural, der verwendet wird für mehr als zwei. Allerdings ist die Rede hier nur von zwei Personen. Aber der Plural bezieht sich eben nicht auf zwei Gruppen, sondern auf die Anhänger dieser zwei Gruppen. Insofern ist der Plural vollkommen gerechtfertigt. Und wie auch nicht, wo Allah subhanahu wa ta'ala, er ist doch der Schöpfer der arabischen Sprache und hat den Koran in der arabischen Sprache abgesandt. Und wer kennt sich besser aus in der arabischen Sprache als Allah subhanahu wa ta'ala? Nun erwähnt der Autor des Buches Tawhid, er sagte, قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. Er sagt, rahimahullah ta'ala, Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, sagte, Ibn Hazm ist einer der Gelehrten von Ahle Sunnah wal Jama'a, der eine eigene Richtung vertreten hat, er und ein paar andere auch, und zwar der Zahiriyya Madhab. Und zwar sagt er, die Gelehrten sind sich darüber einig, dass jeder Name, der impliziert, dass man ein Diener ist für jemanden anderes außer Allah, haram ist. Wie zum Beispiel Abdu Amr, der Abd, der Diener, der Sklave von Amr, oder Abdul Ka'ba, oder ähnliches, außer Abdul Muttalib. Außer Abdul Muttalib. So. Die Frage ist, wie müsste es normalerweise lauten? Und zwar normalerweise Abdullah oder Abdul Rahman oder Abdul Rahim oder Abdul Karim oder Abdul Sami' oder Abdul Basir. Abd darf man verwenden mit einem Namen danach, der Namen Allahs. Aber diese Namen, die hier verwendet werden, sind alles Geschöpfe. Und man darf niemals sich nennen Diener von irgendeinem Geschöpf. Dann sagt er, bis auf Abdul Muttalib, darüber gibt es keine Übereinkunft. Und die Aussage von Ibn Hazm weist nicht darauf hin, dass Abdul Muttalib, dass man sich so nennen darf, sondern gemeint ist einfach, dass es hier eine Meinungsverschiedenheit darüber gibt. Und der Grund dafür ist, dass der Großvater des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hieß Abdul Muttalib. Und der Prophet, das ist nicht das Problem, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst hat gesagt, ana ibnu Abdul Muttalib. Und das bedeutet, ich bin der Sohn von, oder ich bin der, eigentlich müsste man sagen, ich bin der Nachkömmling oder der Enkel von Abdul Muttalib. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eben sich selbst diesen Namen selbst zugeschrieben. Er hat gesagt, ich bin Muhammad ibn Abdullah, der Sohn von Abdullah und der Sohn von Abdul Muttalib. Und dann sagen manche Gelehrte, wenn es verboten wäre, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich nicht diesen Namen zugeschrieben. Aber ja, wie wir wissen, die Geschwister, Abdul Muttalib, der Großvater, hat gelebt und da gab es noch gar keinen Islam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er sagen will, dass er von Abdul Muttalib abstammt, dann will er damit doch nicht sagen, dass dieser Name islamisch gerechtfertigt ist. Sondern er will damit sagen, dass er von ihm abstammt. Und alle Leute kennen ihn unter diesem Namen. Alle Leute kennen Abdul Muttalib unter dem Namen Abdul Muttalib. Wenn er jetzt den Namen ändern würde, dann weiß man nicht mehr, von woher er abstammt. Also hier geht es nicht darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit einverstanden ist, sondern es geht darum, dass er einfach nur sagen will, woher er abstammt. Mehr nicht. Als nächstes, und insofern darf man auch nicht Abdul Muttalib jemanden nennen. Abdul Muttalib heißt ja Diener von Al-Muttalib. Al-Muttalib, sagt man, ist der Onkel väterlicherseits von diesem Großvater gewesen. Und Muttalib heißt wohl so viel wie von Talaba. Talaba heißt Verlangen. Wie dem auch sei, diese Person heißt Muttalib. Und man darf sich eben nicht nennen als Diener von einem Menschen. Und Muttalib ist eben ein Mensch gewesen. Und Muttalib könnte eben sowas bedeuten wie jemand, der etwas verlangt. Nun kommen wir zu dem Beweis für diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass mit dieser Ayah Hawa und Adam gemeint sind. Abdullah ibn Abbas erzählt uns in einer Überlieferung, und die überliefert ist bei Ibn Abi Hatim, und zwar sagt er folgendes, und bei Sa'id ibn Mansur, ich lese auf Arabisch erstmal vor: Lamma tagashaha Adam hamalat, fa'atahuma Iblis, فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعلا له شركاء فيما أتاهما رواه ابن أبي حاتم. Und zwar erzählt uns Ibn Abbas رضي الله عنهما folgendes: Nachdem Adam über sie kam, wurde sie schwanger. Dann kam Iblis zu ihr und sagte, also ihr und Adam: Ich bin derjenige, der euch aus dem Paradies rausgebracht hat. Entweder ihr gehorcht mir, oder ich werde dafür sorgen, dass er zwei Hörner bekommt, wie Ziegenböcke, Bergziegenböcke. Er wird dann aus deinem Bauch rauskommen, und dann werde ich ihm seinen Bauch aufschneiden, und werde mit ihm das und das machen. Und er machte ihnen beiden Angst und sagte zu ihnen: Nennt ihn Abdul Harith. Harith ist nämlich sein Name. Und er sagte zu ihnen: Nennt ihn Abdul Harith, Diener von Al-Harith, Diener von diesem Iblis. Und sie weigerten sich beide, ihm zu gehorchen. Und daraufhin bekamen sie eine Fehlgeburt. Er kam nämlich tot auf zum Leben. Das Kind kam tot auf die Erde. Hiernach wurde sie wieder schwanger, und er kam zum zweiten Mal zu ihr und erzählte ihm das Gleiche. Und es hat sie die Liebe zu dem Kind gepackt. Und dann haben sie es eben Abdul Harith genannt. Und Ibn Abbas sagt, dies ist mit der Aussage gemeint, dass Abu Allah sagte: Ja'ala lahu shuraka afima atahuma. Sie gaben ihm Teilhabe an dem, was er ihnen gegeben hatte. Diese Überlieferung ist überliefert bei Ibn Abi Hatim in seinem Tafsir und auch bei im Sunan von Sa'id ibn Mansur. Dann heißt es weiter: وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَ قَالْ شُرَكَاءُ فِي طَاعَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ. Qatada sagt, also der Autor, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, sagte, mit einem sahih Isnad ist überliefert über Qatada, einer der Tabi'in, der Imam der Tabi'in: Shuraka, das heißt, Teilhabe haben sie ihm gemacht, haben sie Allah gemacht in Bezug auf die Gehorsamkeit, aber nicht in Bezug auf die Anbetung. وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا قَالَ أَشْفَقَا أَلَّا يَكُونَ إِنْسَانًا Über ein Sahih Isnad ist auch überliefert über Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala, der berühmte Schüler von Ibn Abbas, in Bezug auf die Aussage Allahs, لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا, wenn du uns ein gesundes Kind gibst, er sagte, damit ist gemeint, dass sie, sie hatten Angst darum gehabt, dass sie vielleicht kein Kind zur Welt bekommen. Das heißt, statt ein Kind vielleicht ein Tier kommt oder ein Djinn kommt. وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا, und das, die gleiche Bedeutung ist überliefert über Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, und Sa'id ibn al-Musayyib, wallahu ta'ala a'lam, und andere. So. Diesbezüglich sagte Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, in seinem Tafsir, dass diese Erläuterung, die von Ibn Abbas wir gehört haben, die erste, die Erläuterung, die wir gehört haben, Ibn Abbas, dass hier eben gemeint ist, Adam und Hawa, das haben viele Schüler von ihm gesagt, unter ihnen Mujahid, Sa'id ibn Jubayr. Entschuldigung, wahrscheinlich ist damit vorhin nicht Sa'id ibn Musayyib gemeint, sondern Sa'id ibn Jubayr, der Schüler von Ibn Abbas, wallahu a'lam. Und Ikrima, und aus der nächsten Generation Qatada, As-Suddi, und noch viele andere, und auch viele Tafsir-Gelehrten und so weiter und so fort. Aber Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ist der Meinung, dass dies zu den Israiliyat gehört. Das heißt, zu den Geschichten, die Ibn Abbas überliefert über Ahlul Kitab, über die Juden und die Christen. Und was eben den starken was diesen Verdacht stärkt, und zwar Ibn Kathir sagte, dass eben Ibn Abbas die Geschichte überliefert hat über Ubay ibn Ka'b. Und diese Überlieferung finden wir in Tafsir von von Ibn Abi Hatim, der Überlieferung Nummer 9420. Da überliefert Ibn Abbas nämlich diese Erzählung über Ubay ibn Ka'b, was eben stark darauf hinweist, dass er diese Überlieferung nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat, sondern über jemand anderes, und nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. So, diese Geschichte, liebe Geschwister, hat einige Haken. Und zwar erstens einmal ist sie nicht authentisch für den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. Und es ist eine Geschichte, die man nur kennen kann, wenn man sie entweder über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erfahren hat oder über Ahlul Kitab, weil das also keine Sache, die man erlebt hat oder die man erleben könnte oder die Leute also gewusst haben hätten können. Und deswegen sagte Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, innaha riwayatu khurafa makdhuba mawdu'a. Also das ist eine erlogene, erfundene Geschichte, absolute Fantasie. Die zweite Sache ist, dass wenn diese Geschichte sich über Adam und Hawa handeln würde, wenn sich von diesen beiden handeln würde, dann kommt es uns seltsam vor, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Sünde erwähnt, aber nicht ihre Tauba. Und ihre Tauba zu erwähnen, wäre gerecht gewesen, weil als sie zum Beispiel vom Baum gegessen haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns erzählt, wie sie Tauba gemacht haben. Und das wäre eine ähnliche Sache gewesen. Shaitan fordert von ihnen etwas und sie gehorchen ihm. Das ist eine Sünde. Aber keine Schirk in Bezug auf die Ibadah, sondern eben, sie hätten Allah gehorchen müssen, sie haben es nicht getan. Also eine einfache, in Anführungsstrichen, eine einfache Sünde war das. Die dritte Sache ist, dass die Propheten unter Übereinkunft der Gelehrten keinen Schirk begehen. Und, aber wie gesagt, keinen Schirk in Bezug auf die Ibadah. Und viertens, Yawm al-Qiyamah werden die Menschen zuerst zu Adam gehen und von ihm verlangen, dass er die Fürsprache bei Allah subhanahu wa ta'ala einlegen soll. Und womit wird er sich entschuldigen? Er wird sich entschuldigen dadurch, dass er vom Baum gegessen hat. Und hätte er Schirk begangen, wie es die offensichtliche Bedeutung dieser Verse war oder ist, und das ist eben die offensichtliche Bedeutung der Verse, das erste, was einem ins Auge springt, ist nicht Schirk in Bezug auf Gehorsamkeit, weil es ja relativ wie jede andere Sünde gewesen wäre, aber das, was als erstes hervorsticht, dass es ein Schirk war, in Bezug auf eine der drei Kategorien des Tauhid, in Bezug auf die Ibadah, hauptsächlich. Und dann hätte Adam a.s. eher diese Entschuldigung vorbringen müssen, wenn er sich entschuldigen will, also nicht die Schafa'a zu bekommen. Aber er erwähnt eben eine Sünde, die weniger schlimm ist als diese. Fünftens, was seltsam erscheint an dieser Geschichte ist, dass der Shaitan zu ihnen sagt, ich bin derjenige, der euch aus dem Paradies herausgebracht hat. Wenn jemand anderes vom Weg abbringen möchte, dann, wie gesagt, ist dieser Satz also nicht sinnvoll, und dann hätte er ihnen etwas eher sagen sollen, wodurch sie überzeugt würden. Wie beim ersten Mal, als er zu ihnen hingegangen ist, hat er ihnen versprochen, dass wenn sie ihm gehorchen, dann werden sie ewig leben und so weiter und so fort. Und sechstens, er hat ihnen angedroht, wenn sie ihm nicht gehorchen, dann wird er dafür sorgen, dass sie zwei Hörner bekommen, wie die von Ziegenböcken oder Bergziegenböcken. Und der Gelehrte sagt, wenn sie das geglaubt hätten, dass der Shaitan imstande ist, jemandem Hörner zu geben, dann wäre das eine Form von Schirk. Weil der Shaitan hat keinen Anteil an der Rububiyya von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Sache, die kann nur Allah jemandem geben. Wenn sie geglaubt hätten, dass der Shaitan jemandem so Hörner geben kann, dann hätten sie an einen Schirk geglaubt. Und siebtens, auch die grammatikalische Sache, die wir schon vorher erwähnt hatten, es heißt, فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ, haben sie Allah über all dies, was sie ihm beigesellen, und hier ist der Plural erwähnt, der mehr als zwei ist, und das weist darauf hin, dass es eben nicht um Adam und Hawa geht, sondern um alle Mushrikin, die so etwas tun. Und deswegen diese sieben Punkte weisen darauf hin, dass diese Geschichte überhaupt keinen Ursprung hat über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und deswegen bevorzugt der Gelehrte Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, dass es hier allgemein um den Menschen geht, der eine Gattin hat, und die Gattin und der Mann, beide sind vom Typ Mensch. Und wenn Allah ihnen ein Kind gibt, dann, obwohl sie ihm vorher versprochen hatten, dass sie ihm dankbar sein werden, sind sie es nachher trotzdem nicht. Zu guter Letzt möchten wir noch eine Sache erwähnen, und zwar es gibt einen Unterschied in Bezug auf Schirk, in Bezug auf Gehorsamkeit oder in Bezug auf Ibadah, Gottesdienste. Wenn man von Gehorsamkeit Allah gegenüber spricht, dann ist das gleichzeitig ein Gottesdienst und gibt keinen Unterschied. Denn Allah zu gehorchen ist ein Gottesdienst. Oder umgekehrt, ein Gottesdienst kann es sein, Allah zu gehorchen. Allerdings, wenn es um Gehorsamkeit geht, die sich nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala bezieht, so muss es nicht unbedingt ein Gottesdienst sein. Denn wir gehorchen dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, aber wir beten ihn deswegen noch nicht an. Und es kann auch sein, dass man einem König gehorcht, aber ihn trotzdem verabscheut. Und deswegen kann es sein, dass man Schirk begeht in Bezug auf die Gehorsamkeit und sagt zum Beispiel, ich gehorche jemandem, aber nicht aus Liebe und Verherrlichung und weil ich mich vor ihm erniedrige, so wie ich Allah subhanahu wa ta'ala liebe und mich vor ihm erniedrige und ihn verherrliche. Ja, also es ist ein Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Ich denke, der Unterschied ist deutlich geworden, wallahu ta'ala ala. Im darauf folgenden Kapitel erwähnt der Autor, rahimahullah ta'ala, folgende Aya aus dem Koran. Und zwar geht es um die Aya von Surat al-A'raf 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allahs sind die schönsten Namen, so ruft ihn damit an und lasst diejenigen, die mit seinen Namen abwegig umgehen. Ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten. In diesem Vers geht es zunächst einmal um Tawhid al-Asma wa-Sifat. Das heißt, um die Aufrechterhaltung der Einzigartigkeit Allahs Namen und Eigenschaften. Und wir wissen ja, dass wir Ahle Sunna und Jama'a, wir Muslime, wir glauben daran, dass wir glauben an alle Namen und Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst zugeschrieben hat, oder diejenigen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinem Schöpfer zugeschrieben hat. Und weder setzen wir diese Namen und Eigenschaften gleich mit irgendwelchen Namen und Eigenschaften von Geschöpfen, noch fragen wir nach der Art und Weise dieser Namen und Eigenschaften, noch sagen wir, das sind nur Namen und Eigenschaften, aber da steckt keine Bedeutung dahinter, Ta'til, noch sagen wir, mit diesen Namen und Eigenschaften ist eigentlich was anderes gemeint, als was diese Worte direkt aussagen. Das nennt man Tahrif oder Ta'wil, das heißt, wir verändern nicht die Bedeutung der Worte oder entstellen die Worte oder verrücken sie von ihrem richtigen Ort, das heißt, verändern die Bedeutung, verfälschen sie. Das machen wir nicht. Da Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, und Allah, ihm gehören die schönsten Namen, das weist auf den Tawhid hin. Das weist darauf hin, dass nur ihm allein die schönsten Namen gehören, und wenn du den einen der schönsten Namen jemand anderes zuschreibst, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann hast du Polytheismus begangen, Schirk begangen, Götzendienst begangen, Viehgötterei begangen. Allah sind die schönsten Namen, das heißt die vollkommensten Namen, die herrlichsten Namen, die edelsten Namen. Sie haben in keiner Weise irgendeinen Mangel, weder theoretisch noch praktisch, noch könnten sie irgendeinen Mangel haben. Allah hat die schönsten und besten Namen, die es überhaupt gibt. Und im Vergleich zu anderen stehen Allah subhanahu wa ta'ala diese Namen auch zu. Das heißt, diese Namen und Eigenschaften Allahs, die beinhalten ja Bedeutungen. Und diese Bedeutungen treffen auch tatsächlich auf Allah zu. Wie wir gesagt haben, ein Mensch kann Abdullah heißen, Diener Allahs, aber es kann sein, er ist der größte Sünder überhaupt. Aber Allah ist Ar-Rahman, der Al-Abama, und er ist es auch tatsächlich. Es gibt niemanden, der so erbarmt wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala, فَدْعُوهُ بِهَا. Das heißt, ruft ihn damit auch an. Ruft ihn damit an, mit diesem Namen, ruft ihn an. Entweder ruft man ihn an, Allah subhanahu wa ta'ala, indem man zu ihm sagt, O Rahman, O du, der du Hayyun Qayyum bist, O der du, und so weiter und so fort. Das heißt, man spricht Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Namen an. Oder, dass man eben Allah subhanahu wa ta'ala versucht, näher zu kommen, durch das, was diese Namen bedeuten. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Ghafur, der Allvergebende. Also begehe ich Dinge und verrichte Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala dazu veranlassen, dass er mir vergibt. Das wären zwei Arten. Und, liebe Geschwister, es gibt zwei Arten von Dua. Also in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala gibt es zwei Arten von Dua. Entweder Dua Ibada oder Dua Mas'ala. Dua Ibada bedeutet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet gemäß den Bedeutungen, die sich aus seinen Namen ergeben. Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel ist Ar-Rahim. Und deswegen erbete ich mir die Rahmah von Allah. Weil Rahim ist der Barmherzige, der zu seinen Geschöpfen barmherzig ist. Und deswegen erbete ich die Rahmah von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagte, وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, und euer Herr sprach, betet mich an oder ruft mich an, macht Dua zu mir, dann werde ich euch euren Dua erhören. Und dann sagte er, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُرُونَ جَهَنَّمْ. Das heißt, wahrlich diejenigen, die zu überheblich sind, mich anzubeten, sie werden die Hölle gehen. Und das weist darauf hin, dass Dua ist die Form der Ibadah überhaupt. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Dua huwa al-Ibadah. Das Dua machen ist die Ibadah schlechthin. Es ist die Ibadah, um die es eigentlich geht. Und die zweite Art von Dua ist, dass man sagt, Dua Mas'ala. Das heißt, dass man Dua macht, um etwas zu erhalten von Allah subhanahu wa ta'ala. Um etwas bittet. Und dann macht man dabei die Namen und Eigenschaften Allahs zu einem Mittel zum Zweck. Das heißt, zu einem Medium, wodurch wir Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen können. Also wir sagen, wenn wir wollen, dass wir unsere, dass wir barmherzig behandelt werden, sagen wir, O du Al-Abama, Ya Rahim, oder Ya Rahman, erbarme dich unser. O du derjenige, der du die Sünden vergibst, vergib uns. Das heißt, eigentlich willst du nur sagen, vergib uns, aber du verwendest den Namen Al-Ghafur, oder Al-Ghaffar, diesen Namen, der Allvergebende, verwendest du damit als Mittel zum Zweck. Das nennt man Tawassul, eine Halal-Form von Tawassul. Und die Form, die eigentlich auch verlangt ist. Dass man also Allah subhanahu wa ta'ala anbetet durch seinen Namen und Eigenschaften. Und daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Und lasst diejenigen, die mit seinen Namen abwegig umgehen, ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten. Wollen wir dieses Wort abwegig umgehen uns näher anschauen. Auf Arabisch heißt es Yulhidun. Und dieses Wort Yulhidun kommt vom Wort Lahd. Lahd ist eigentlich diese Ausgrabung, die man macht in einem Grab in Richtung Qibla. Und die neigt in Richtung Qibla, und weil sie eben neigt, nennt man das Lahd. Lahada heißt eben neigen. Und gemeint ist eben diejenigen, die von der richtigen Bedeutung seiner Namen abneigen. Oder abwegig sind, ist hier übersetzt, gemeint ist eben, dass sie von diesem richtigen Weg abkommen. Eine andere Richtung einnehmen, als der Weg, den sie eigentlich hätten gehen müssen in Bezug auf Allahs Namen. Wie kann man einen falschen Weg eingehen? Dieser Ilhad, dieses Wegneigen, Abneigen vom Richtigen, von der Wahrheit, vom richtigen Weg. Naja, das kann sein, indem man leugnet etwas von den Namen Allahs oder von seinen Eigenschaften oder etwas, was damit zusammenhängt. Es kann auch sein, dass man Ilhad betreibt, indem man Allah subhanahu wa ta'ala Namen zuschreibt, die ihm nicht gehören. Wie das manche Philosophen machen. Oder dass man Allah subhanahu wa ta'ala seine Namen und Eigenschaften vergleicht mit Eigenschaften und Namen eines Menschen. Man sagt, Allah ist Sami'un, Basirun, Qadir. Also sagt Sami' ist hörend, und man sagt, der Mensch kann auch hören, also wenn der Name gleich ist, dann muss auch, was dahinter steckt, gleich sein. All dies sind Arten von Ilhad, auf die wir mehrmals schon hingewiesen haben. Oder viertens, dass man jemandem einen Namen gibt, der ursprünglich von Allahs Namen herstammt. Wie zum Beispiel Al-Lat, die Gottheit Al-Lat von den Mushrikin, kommt von Al-Ilah oder von Allah. Oder Al-Uzza, eine der Gottheiten, kommt vom Namen Allahs Al-Aziz. Oder Manah kommt vom Namen Allahs Al-Mannan. Ja, und so weiter und so fort. Dann heißt es weiterhin, sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه أي يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. Das heißt, er sagte, Ibn Abi Hatim überliefert in seinem Tafsir über Ibn Abbas, dass er Folgendes gesagt hat über diese Aya. Gemeint mit Yulhidun, das heißt, seinen Namen abwegig mit seinem Namen abwegig umgehen, also Ilhad betreiben, bedeutet Schirk machen in Bezug auf Allahs Namen. Aber diese Überlieferung, also habe ich nicht gefunden bei Ibn Abi Hatim, dass sie auf Ibn Abbas zurückgeht, sondern eigentlich auf Qatada. Wallahu ta'ala a'lam, vielleicht ist es in einem anderen Tafsir. Allerdings, was Ibn Abbas gesagt hat, ist die zweite Überlieferung, die er erwähnt. Und zwar eben, dass sie eben Al-Lat von Al-Ilah oder dass sie Al-Lat und Al-Uzza von Namen Allahs abgeleitet haben. Dies habe ich im Tafsir von Ibn Abi Hatim gefunden, aber nicht im Tafsir. Aber das erste habe ich dort nicht gefunden. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und das haben wir schon erwähnt. Und er erwähnt noch über وَعَنِ الْأَعْمَشْ يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا. Al-A'mash, Sulaiman ibn Mahran al-A'mash, rahimahullah ta'ala, er sagte, يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا, das heißt, sie bezeichnen Allah subhanahu wa ta'ala, oder sie stecken in den Topf der Namen Allahs, sie stecken da noch andere Namen hinzu. Also sie fügen Allahs Namen noch anderen hinzu. Und das ist eine Form von Ilhad, und das ist eine gefährliche Sache. Und deswegen muss man aufpassen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala keine Namen gibt, die ihm nicht zustehen, die ihm nicht gehören. Im Sinne von, das heißt Namen, die, mit denen er sich nicht bezeichnet hat. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.